Der ehemalige umgekehrte Dauerhäftling aus Südkorea Choi Ha-jung, unwirksamer patriotischer Kämpfer für Landesvereinigung, beging seinen 90. Geburtstag. Kim Jong-un schickte ihm am 21. März eine feierlich gedeckte Geburtstagstafel. Choi Ha-jung trat im Vaterländischen Befreiungskrieg in die Volksarmee ein, kämpfte mutig für den Sieg im Krieg und war für die Wiedervereinigung des Vaterlandes heldenhaft tätig. Obwohl er von Feinden verhaftet worden war, blieb er 36 Jahre lang im südkoreanischen Gefängnis seiner revolutionären Gesinnung treu.